Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe VfL-Fans, Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen. Ja, pickepacke volles Programm heute. Über Gladbach müssen wir sprechen. Dann natürlich über das Spiel gegen den HSV, da habe ich mir Daniel Jovanov eingeladen. Er schreibt für die Zeit unter anderem und ist Experte für den HSV. Dann wird mein Co-Kommentator vom Samstag zu Gast sein, André Vogt. Mit dem habe ich auch aufs Gladbach-Spiel zurückgeschaut. Und dann rede ich noch mit Lena Gößling über die erfolgreiche Serie und den Auftritt der Wölfinnen in der Champions League. Was soll der Mist? Was war das für ein Scheißspiel gegen Gladbach? Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Muss man, glaube ich, auch sagen. Selbst die Mannschaft sieht es ja so. Robin Knoche hat es auch gesagt, vor allem die erste Hälfte war scheiße. Und ich war ja da im Gladbach, im Wolfsburg-Block, im Gästeblock. Und was da so zu spüren war, war gerade auch nach der ersten Halbzeit so Fassungslosigkeit. Also da war gar nicht Wut oder so da, auch nach Abpfiff da, als die Mannschaft in die Kurve kam. Das war eher so mitleidiges Geklatsche. Also das habe ich auch ehrlich gesagt so in der Form auch schon lange nicht mehr erlebt, muss ich sagen. Also dass man komplett konsterniert war, fassungslos über die Leistung, denn das ist das, was ja da auch hängen bleibt. Da hat, glaube ich, keiner mehr mit gerechnet, dass so eine Leistung jetzt nach den letzten Wochen, wo man ja vor allen Dingen hinten relativ stabil stand, dass man ja so eine Leistung abliefern kann. Und Leute, das geht nicht. Und wenn dann so noch so eine Fässer aufgemacht werden, wie nach dem Schlusspfiff, ja, wo es dann gesagt wird, ja, die Spieler, die haben dann gleich wieder gescherzt und haben dann wieder ein bisschen irgendwie Killefits da gemacht mit dem Gegner schon und so. Das, und sind nicht in Sack und Asche gegangen. Das ist natürlich eine Außenwirkung, die natürlich wieder total, ja, uns nicht gerade in die Karten spielt, möchte ich mal sagen. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch wichtig ist, irgendwie ein Stück weit positiv zu bleiben, wenn du mit dem so Rucksack in die nächsten Spiele nämlich auch reingehst, dann geht es ja so wahrscheinlich wie Freiburg, ja, die jetzt irgendwie gar nicht mehr ja, irgendwie in Tritt kommen. Ich meine, für uns soll es ja gut sein, aber das sind natürlich so Sachen, wenn du in so einer Abwärtsspirale drin bist, dann ja, dann kommst du da auch schlecht wieder raus. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, wenn man dann auch hinterher wieder versucht, den Kopf hochzukriegen. Aber es ist natürlich direkt nach dem Spiel auch eine ganz, ganz, ganz, ja, beschissene, nach vorn oder nach außen wirkende Geschichte. Und das, ja, sollte man sich auch mal hinterfragen, ob das denn letztendlich so sein muss. Wir müssen ja nicht alle mit Sack und Asche und weinend in den Bus steigen, aber so ein bisschen mehr, ja, ist ja fast schon Pietät, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ein bisschen hart ist das Wort, aber da, ich meine, da fahren Leute, ich habe es ja auch geschrieben im Wolfsgeheul, da fahren Leute, setzen sich 5 Stunden bei 30 Grad da in den Bulli und ja, kommen da gerade hin an dieser scheiß Staustrecke da, gerade an einem Freitagabend, was echt keine tolle Geschichte ist da, wo die DFL uns wieder einen reingewirkt hat von der Entfernung her. Aber letztendlich, und dann guckst du dir ja so einen Mist an. Also ganz ehrlich, das ist schon, boah, das ist schon echt harter Tobak. Das Schlimme ist, wenn man dann auf die reinen Zahlen guckt, dann sieht das alles gar nicht so wild aus. Beziehungsweise ich fange jetzt mal mit einer typischen Statistik an, wo das zeigt, wo auch bei uns massivst der Schuh drückt. Die beiden Innenverteidiger, Matthias Ginter und Yannick Westergaard, haben zusammen fast so viele Torschüsse abgegeben wie unsere gesamte Mannschaft. Da weiß man schon, wo der Hase im Pfeffer liegt. Also gerade dann auch Di Mata ohne Torschuss, Origi nach Einwechslung ohne Torschuss, Steffen ohne Torschuss, auf den Offensivpositionen Mali mit einem Torschuss, ja, sonst, und Daniel Didavi immerhin mit 3. Aber das ist natürlich dann, je nachdem, wo es dann hingegangen ist, auch wenig gefährlich gewesen, sagen wir es mal so. Man hatte so den Eindruck, gerade in der zweiten Halbzeit, da weiß ich gar nicht, ob ich das nicht noch erschreckender finde, man hat dieses 3-0 irgendwie versucht zu verwalten, aber hat dann hinterher auch noch Glück, dass Kun Castells in der Kiste steht, dass dann nicht noch mehr rausgegangen ist oder reingegangen ist vielmehr und dass man ja sich auch noch das Torverhältnis dann ruiniert hat. Das sind alles so Punkte, die einen recht traurig machen, aber gerade auch dann in Bezug auf das Spiel, was jetzt vor uns liegt, müssen wir da echt gucken, dass wir es ganz schlicht und ergreifend besser machen, weil viel schlechter als in der ersten Halbzeit geht nämlich gar nicht. Ja, und wenn ich mir dann halt auch angucke, wurde ja viel geschimpft über die Defensivleistung. Wenn ich mir dann aber tatsächlich mal die Zahlen angucke, das ist echt interessant. Dann stehen da bei Robin Knoche 61% gewonnene Zweikämpfe. Bei Paul Jeckel stehen da 54% gewonnene Zweikämpfe. Bei Jay Brooks sogar, der ist herausgegangen, ist ja auch 50% der Zweikämpfe gewonnen. Und dann kam dann ja Marcel Tisserand ja rein für ihn, der auch auf einer ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld da irgendwie spielen musste. Ist ja auch ja, relativ undankbar dann in so einer Situation. Aber auch der hat dann 55% seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das kann ich auch beliebig fortsetzen. Und Paul Verhaag 50% gewonnen. Das muss natürlich ein bisschen mehr sein auf der Seite. William bei 55% und so weiter und so fort. Also das ist alles etwas, wo ich sage, da hat man sich jetzt nicht abschlachten lassen, jedenfalls nicht von den Zahlen her, obwohl es dann auf dem Platz dann tatsächlich so aussah. Das war natürlich auch scheiß Gegentore, muss man ganz ehrlich so sagen. Also das erste Ding, wie ich gar nicht drüber rede. Und dann ist das Spiel schon verloren nach einem Rückstand und das kann es dann unterm Strich leider auch nicht sein. Ja, und wenn du dann auf die Offensivleistung guckst und da liegt dann so ein bisschen der Hase im Pfeffer, Yunus Malli auch in vorderster Front mit 22% gewonnenen Zweikämpfen, immer mit einer 100%igen Passquote, aber 22% gewonnene Zweikämpfe, das heißt, sich nicht einmal vernünftig durchsetzen können. Die Marta 30% gewonnene Zweikämpfe, hat immerhin zwei Torschussvorlagen gegeben. Aber das ist natürlich dann unterm Strich auch alles nicht gefährlich. So, und da müssen wir ganz, ganz dringend ansetzen. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr die Dreierkette im Spiel dann gegen Hamburg, sondern wir müssen uns da was anderes einfallen lassen, Bruno Labbadia. Es kommen ja hoffentlich auch noch mal welche zurück, die verletzt gewesen sind oder auch gesperrt gewesen sind, wie Felix Ulukay. Da kann man vielleicht noch mal ein paar neue Optionen. Nur ich glaube, in der Situation sollten wir jetzt nicht noch mal irgendwie mit einer Dreierkette operieren. Da sind wir dann vielleicht doch ein Stück weit zu anfällig und entwickeln gar nichts nach vorne in dem Sinne. Ja, und die Situation beim VfL Wolfsburg, die ist natürlich auch weiterhin Thema hier im Wölferadio und die bespreche ich jetzt auch mit meinem ersten Gast. Wölferadio, der VfL-Podcast. Und für das Spiel am kommenden Samstag beim Hamburger SV habe ich mir natürlich wieder einen passenden Gastkommentator für Wölferadio Arena live eingeladen. Und das ist diesmal der André Vogt. Grüß dich, André. Guten Abend, Lars. Ja, ja. Wir wollen aber natürlich, bevor wir dann auf deine Tätigkeit beim Wölferadio dann nochmal eingehen, ein bisschen genauer, nochmal aufs Gladbach-Spiel zurückschauen. Wie hast du es denn verdaut, das 0:3 selber so? Ja, Seufzen sagt schon alles. Ja, aber ich hatte mir auch jetzt nicht die, ehrlich gesagt, nicht die großen Hoffnungen gemacht, weil mein Hinspiel, das hatte ich ja damals fürs Fohlenradio co-kommentiert, war ja vielleicht sogar unser bestes Saisonspiel unter freudiger Mithilfe von Herrn Ginter. Aber ich hatte wirklich jetzt nicht die große Hoffnung, dass wir da was mitnehmen. Ich dachte wirklich, ey, wenn wir wieder irgendwie so ein 0:0 oder so uns da hinbasteln, dann wäre es eigentlich ganz schön. Aber dass es dann so läuft, ne, 0:3 zur Halbzeit schon und dann auch, wenn du auch so gar keinen Zugriff kriegst in der zweiten Hälfte, das irgendwie verwaltest, ja, das war natürlich schon ein bisschen ernüchternd. Aber ja, so sind wir ehrlich, das war ja. Also wie kann man denn ein 0:3 verwalten? Also das habe ich mich so ein bisschen gefragt. Ich war ja im Stadion, habe mir das ja live angetan, ne? Haben wir im Vorgespräch schon gesagt, aber das sind natürlich so Sachen wie, kannst du es denn überhaupt erklären, so eine Leistung? Also das Interessante ist, ich habe, die das vielleicht nicht wissen, ich bin ja bei The Zone tätig, nicht im Fußball, das würde ich reichen vom Wissen her, aber im Basketball, aber man läuft natürlich auch mal Fußballkollegen auf dem Flur beim Weg und mit einem Kollegen unterhalten, der auch mit der Bundesliga ein bisschen was macht, der halt meint, er finde es schon erstaunlich, dass eigentlich von den Teams, die so unten drin gesteckt haben oder immer noch drin stecken und von wo auch die Trainer gewechselt wurden, meinte er, der einzige Coach, der wirklich auf Angriff gespielt hat und mit Mut nach vorne, ist halt der Trainer in Bremen. So, und die haben sie halt befreit, ne? Wissen wir, die sind aus dem Gröbsten raus. Und der ganze Rest, der ist ein bisschen ja, auf Sicherheit bedacht ist, ne? Was ist erstmal hinten, das Ding nicht zum Halten und vielleicht dann auch ja, sich irgendwie kein Selbstbewusstsein holt auf dem Weg nach vorne, der Krebs unten mit rum. Und ich fand das eine ganz interessante Aussage, weil wenn man sich das mal genau anguckt bei uns, dann ist das ja das Problem. Das Problem war die ganze Saison ja nicht die Abwehr, sondern es war halt Mittelfeld in der Sturm, dass wir da einfach die Chance nicht ausspielen. Und jetzt glaube ich, dass echt alle so sagen, ey komm, erstmal die Null und, ne, und Punkten und über Punkte holen wir Selbstvertrauen. Aber ich frage mich immer, ob es nicht echt besser wäre, zu sagen, ey, wir spielen frisch nach vorne, wir geben den Jungs so Selbstvertrauen, sagen, ihr habt doch die Qualität, wagt doch mal was. Anstatt zu sagen, erstmal hinten machen wir dicht, aber hey, ich bin jetzt auch kein Trainer, von daher weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz wäre oder ob wir ganz offene Messer laufen würden. Aber glaubst du, darauf würde es ankommen, dann im Spiel gegen Hamburg? Also mutiger zu sein? Weil letztendlich ist ja, eigentlich ist ja so, dass Hamburg ja gewinnen muss. Für uns würde ja vielleicht ein Unentschieden nicht reichen, aber zumindest hätte man dann Hamburg auf Distanz gehalten. Ja, aber das Ding ist ja, weißt du, wenn ich mir denke, worauf, oder sagen wir mal, so, wenn du blind auf das Spiel guckst und du weißt nicht, wie der Tabellenstand ist von den beiden Teams oder welches Team in welcher Situation steckt, worauf guckt man als allererstes? Man guckt, glaube ich, darauf, wie die auftreten, also auf die Körpersprache. Ne? Also sind die selbstbewusst, sind die forsch, ja? Haben die einen Plan? So. Und ich frage mich immer, wenn du gesagt bekommst, ey, wir stehen jetzt mittendrin, ne? Wir machen das dicht, die müssen ja kommen. Dann kannst du eigentlich, glaube ich, nur diese Körpersprache bekommen und nur Selbstvertrauen bekommen, wenn der andere halt einen Fehler macht und du es irgendwie ausspielen kannst. Und selbst dann, ich meine, wenn wir uns an vergangenes Jahr erinnern, da gab es ja auch genug Spieler, die ich mich erinnern kann, wo wir auch mal 1-0 geführt haben und einfach auch mal, ne, wo wir dachten, okay, jetzt ist wieder der Knoten geplatzt. Und dann war aber trotzdem diese Unsicherheit immer noch da. Und wir dachten, okay, verwalten das jetzt. Und ne, kann man ja auch verstehen, wenn man unten drin steckt. Aber ich glaube wirklich, dass wenn der HSV zu uns kommt am Samstag und die der Aggressor sind und die rauskommen und die das Spiel bestimmen, mit den wenigen Mitteln, die sie haben, aber sie haben ja auch schon Ansätze gezeigt, dann glaube ich, haben wir da einen schweren Stand. Wenn wir aber hingehen, und es gibt so einen schönen Spruch von Mike Tyson, der hat mal nach einem Kampf gesagt, wo sein Gegner vorher relativ getötet hätte, er hätte einen riesigen Plan dafür, Mike Tyson zu schlagen. Er hat gesagt, ja, er hat echt einen ganz guten Plan. Jeder hat einen Plan, bis er einen auf die Schnauze bekommt. So, und das, denke ich, sollten wir auch beherzigen. Sind wir nicht Mike Tyson, um Gottes Willen, aber dem Gegner erstmal zeigen, hey, das ist unser Stadion hier. Ja, wir wollen ja auch, dass die Ohren heil bleiben beim Gegner. Kann ich gar nicht nach vorne, aber ich ausreden. Ja, genau. Das einfach heißt, raufgehen und was zeigen, das ist wichtig. Das heißt, du hast keinen Bammel vorm Hamburg-Spiel? Doch, klar, ich meine, Bammel müssen wir. Was heißt Bammel? Nee, weil ich habe, glaube ich, Respekt vor dem Hamburg-Spiel, weil es einfach natürlich ein Spiel ist, wenn du das verlierst, dann brennt alles. Und dann brennt nicht nur der Baum, sondern dann brennt der ganze Wald. Aber es bringt ja nichts, damit mit Bammel reinzugehen. Und die Hamburger stehen nicht umsonst da, wo sie da stehen. Wir stehen auch nicht umsonst da, wo wir stehen. Aber es ist immer unser Heimspiel. Und das ist uns die Chance, glaube ich, auch, sie ja wirklich auch frei zu schwimmen. Klar, selbst wenn du das Spiel gewinnst, ist da noch nichts entschieden. Aber dann hast du zumindest mal einen Sieg. Und in einem ganz, ganz wichtigen Spiel. Und dann bist du halt auch vielleicht in der Lage, wirklich daraus ein bisschen Selbstvertrauen abzutanken. Und dann, gut, danach wird es halt nicht leicht in Leipzig. Aber am Ende hast du dann wieder Köln und wieder zu Hause. Und dann ist, denke ich, die Bude auch voll, wenn es um alles geht. Und dann ist auch das Stadion auch da. Und deshalb glaube ich, wir müssen da echt, also nichts riskieren, aber wir müssen halt was wagen. So, und wenn wir das nicht machen, glaube ich, dann wird es schwer am Samstag. Nichts riskieren, aber was wagen, das ist sehr schön. Wie komme ich da jetzt rüber auf das erste Mal, dass du beim Wölfe Radio Arena Live als Co-Kommentator am Start bist? Da müssen wir auch was wagen. Du wirst Malte ersetzen, der einen super Job gemacht hat. Also jetzt nicht, weil er scheiße war, haben wir rausgetan, sondern weil wir das so abgemacht hatten, als wir gesagt haben, wir machen dieses Anführungsstrichen Projekt und gucken wir mal, wie das läuft, wenn man live die Spiele kommentiert fürs Fanradio. Und da haben wir uns halt die Spiele so aufgeteilt. Und jetzt bist du mit am Start für die letzten beiden Saisonspiele. Was machst denn du anders, beziehungsweise wo ist vielleicht auch der Unterschied? Was zeichnet dich so aus? Immer das Interessante ist ja, dass ich, also ich würde sagen, bei der Zone habe ich ja eine ähnliche Rolle. Da bin ich ja halt quasi der Experte bei den NBA-Spielen. Aber da bin ich wirklich auch ein Experte, glaube ich. Das kann ich dann auch so selbstbewusst sagen. Das beim VfL, beim Wölfe-Radio. Ja gut, ich meine, dass wir natürlich jedes Spiel vom VfL schauen und von daher vielleicht mehr über den Verein, über das Team halt wissen, als der gemeine Sky-Reporter. Ja, da gehe ich mal von aus. Das sicherlich haben wir nicht so den Zugriff. Ich wohne jetzt wieder in Wolfsburg, du in Langenfeld. Ist natürlich ein bisschen weg, wir sind natürlich jetzt nicht jeden Tag im Training, sind die aber von Sky auch nicht. Ich glaube einfach zum einen, klar werden wir beide unsere Leidenschaft damit einbringen, aber eben auch das kommentieren, was wir da jetzt sehen und das natürlich auch mit dem Hintergrundwissen kommentieren, dass wir die Mannschaft halt kennen, dass wir Tendenzen der Spieler erkennen, dass wir vielleicht auch ja, einfach mal in Situationen in beide Richtungen kein Blatt vor den Mund nehmen. Also wenn es gut läuft, geile Aktion, wenn wir die genauso loben, wie wenn man es natürlich vielleicht schlechte Aktionen gibt, das ansprechen, Mensch, das war jetzt aber nichts. So, und das Gute ist, glaube ich, das Einzige, was ich vielleicht wirklich Malte voraus habe, ist, dass ich natürlich total geil das jede Woche mache. Das auch, ja, aber nee, dass ich halt jede Woche quasi schon vor dem Mikro sitze und Malte ist ja eher einer von Job wegen, der mir hinter der Kamera steht und eher nichts sagt, sondern die filmt, die was sagen. Aber klar, hat das super gemacht. Aber wie gesagt, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen analytischer unterwegs als Malte. Aber warten wir es ab. Vielleicht, ja, es es macht bisher riesen Spaß auf alle Fälle und ich freue mich auch dann quasi auf das erste Mal mit dir, weil so viele Zahlen habe ich noch nicht gekriegt, aber die Resonanz ist total super vom Feedback her und so weiter. Und das Einzige, was ich jetzt irgendwie mal gehört habe, ist, da haben Hörer aus 20 Ländern haben eingeschaltet während der Sendungen. Und das ist natürlich schon mal eine coole Sache auf alle Fälle. Du bist ja beruflich, Sportbereich, haben wir ja gehört, auch viel unterwegs. Warum wolltest du beim Wölferadio auch mit dabei sein? Warum hast du da Bock drauf gehabt, diese Sache jetzt auch so aus Fansicht dann mal zu schildern, was man dann im Stadion sieht? Weil das ist ja dann für dich auch nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn du mit deiner Dauerkarte im Stadion sitzt. Auf jeden Fall. Ich meine, meine Initialzündung kam so ein bisschen zufällig. Also als mich der Christian Straßburger, der das Ganze ja für Borussia Mönchengladbach macht, damals gefragt hat, Mensch, hast du nicht Bock, beim Heimspiel in Wolfsburg deinen Co-Kommentator beim Vorradio zu geben? Habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Das war schon mal so ein kleiner Traum natürlich, dann in unserer Arena auch mal so ein Spiel zu kommentieren, wenn es auch in dem Fall natürlich beim Gegner war. Konkurrenz war. Genau. Aber das Spiel war natürlich genau das Richtige. Deswegen, also ich sag mal so, kann nur bergab gehen. Also, oder sagen wir so, wenn es letzte Serie gibt, wann immer ich bei einem Fanradio Co-Kommentator mache in der Arena, gewinnt der VfL 3:0. Von daher, die Serie gilt sicher am Samstag aufzubauen. Ich bin froh, wenn wir wir werden jetzt da sehen, ja, ob es ein Malte-Fluch ist oder ein Lenny-Fluch. Ja, schauen wir mal. Dass wir bisher noch kein Tor bejubelt haben. Aber ich meine, das Ding war damals, das war ein bisschen zufällig. Ich meine, du weißt ja genauso gut wie ich. Ich habe es damals gemacht fürs Fohlenradio, fand es halt super. War auch echt, also für mich auch krass, einfach der Christian in der Folge gesagt hat, so, wenn ein Tor fällt, verstell ich ihn nicht. Ne? Also jubel so, wie du normalerweise auch jubeln würdest. Habe ich ja auch gemacht. Und dreimal hat sich auch sehr gut angefühlt. Nicht, weil das jetzt bei den Fohlen da lief, sondern generell natürlich, wenn wir 3 Tore geschossen haben. Aber danach haben mich natürlich auch viele angesprochen auf Twitter. Also mir folgen da ja auch jetzt eine Menge VfL-Fans ja auch. Nach der Geschichte damals mit Pit Gottschalk gab es ja so einen gewissen Schub, was das anging, dass nicht nur Basketball-Fans mir folgen. Naja, und dann gab es auch ein, zwei Fragen. So, Mensch, warum macht der VfL das eigentlich nicht? Und ich wusste es nicht, warum er das nicht macht. Ich wusste nicht, dass du schon mittendran warst, mit dem VfL ein bisschen was abzukaspern und zu planen. Und da wir uns ja auch schon ewig kennen und ja auch mal miteinander damals ja Fußball gespielt haben. Ist lange, lange her. Ja, so kam dann halt eins zum anderen. Und da ich jetzt auch wieder in Wolfsburg wohne seit einem guten halben Jahr, hat das natürlich extrem gut gepasst. Genau. Und eben wegen deiner Social-Media-Geschichten, die du am Laufen hast, da wirst du dich am Samstag natürlich auch mit drum kümmern, weil wir ja auch beim Wölferadio Arena Live drauf Wert legen, was sagen die Fans, gerade auch im Wolfsblog, was sagen die Fans bei Twitter, bei Facebook etc. Und das ist ganz wichtig, dass wir es auch mit einbinden können, wie da die Meinung ist, dann auch letztendlich zum Spiel. Letzte Frage allerdings. Und da bitte ich um eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Was machst du, wenn ich vor Wut runterlaufe und den Papadopoulos auf die Schnauze hauen möchte? Ich meine, wenn du vor Wut auf die Schnauze haust, dann rennst du wahrscheinlich auch direkt weiter bis zum Schiedsrichter, weil der wahrscheinlich das dann nicht gesehen hat, was sich so erzürnt hat. Das würde ich wahrscheinlich schon dann aufhalten wollen, weil es bestimmt nicht gut aussieht für den VfL, wenn du da den Schiedsrichter auch angehst. War auch natürlich nur Spaß. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du bald wieder dabei hast. Nee, glaube ich nicht. Brauchen wir auch nicht, glaube ich. Also ich sag mal so, das Ganze lebt natürlich auch von den Emotionen. Man muss sich immer wie auch fair sein, aber ich denke, das sind wir ja auch. Ich meine, klar, wenn wir das Spiel über die Spiele verlieren. Ja. Natürlich, ich meine, das ist ja irgendwas, was mich immer so ein bisschen stört im Fußball, wenn ich ins Stadion gehe und wie gesagt, ich habe jetzt schon länger Dauerkarte beim VfL, dass man einfach ja, eben nicht fair bleibt und nicht Mensch bleibt. Wer weiß, wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. So ist es scheiße, mir geht es dann auch schlecht. Ist dann mies, wenn wir Samstag spielen, weil wann immer der Tag danach dann ist. Aber sobald dann Montag ist und es kein Montagabendspiel ist, die es mittlerweile auch gibt, dann geht es ja wieder los, dass die Woche sich über die Hoffnung aufbaut fürs nächste Spiel. Und ich habe ja, als wir damals Meister geworden sind, weiß nicht, da stand ich mit 3, 4 Kollegen am Rathausplatz und habe immer dann gesagt, so in so einem Moment der Klarheit, ich war jetzt nicht mega besoffen, aber in so einem Moment der Klarheit meinte ich so, ey, also A, möchte ich nicht, dass wir es jetzt jedes Jahr haben, deutscher Meister zu werden, weil das wären wir wie die Bayern. Und B, habe ich aber dann besorgt gefragt, kann das sein, dass wir unsere Seele verkauft haben dafür als Verein? Und letzteres, also natürlich habe ich keine Belege dafür, aber ich habe auch keinen Beleg dagegen gefunden. Und was wir seitdem ja haben, ist ja immer dieses, wir stürzen ab und wir stehen wieder auf. Und dann gewinnen wir einen Titel und dann stürzen wir wieder ab. Und jetzt sind wir aber zweimal abgestürzt und es wird Zeit, dass wir wieder aufstehen. Und von daher, ich denke schon, dass wir das alles hinbekommen dieses Jahr und dass wir dann nächstes Jahr wieder so ein Jahr haben. Im Basketball das Rebuilding, also wo dann das Neue aufgebaut wird und wo der VfL dann nächstes Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Und das ist meine feste Überzeugung. Aber wer weiß, erstmal machen wir gegen Hamburg, alles klar. Genau. Sehr schönes Schlusswort, das war André Vogt. Mit ihm kommentiere ich am kommenden Samstag für Wölfe Radio Arena Live das Spiel gegen den Hamburger SV und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne, bis Samstag. Kurzpassspiel. Kurioses Treffen von Arsenal-Star Alexandre Lacazette mit einem besonderen Fan. Der hat nämlich etwas machen lassen, nämlich der hat sich das Gesicht des Franzosen auf den Hintern tätowieren lassen. Und haben die sich mal getroffen und drüber ausgetauscht. Ja gut, ich weiß gar nicht, was daran so besonders ist. Also wenn ich Arschgesichter sehen will, dann gucke ich in der Nachbarstadt doch einfach nur in den Fanblock. Ich muss schlafen, die Fasslauf hat dich verlassen, du! Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, was ja dann richtig gut gewonnen wurde von Dortmund, gab es ja so eine kleine Protestaktion der Fans. Da haben sie die Mannschaft ein bisschen fettig gemacht. Und ja, um es entsprechend besser zu machen in der kommenden Saison, sucht der BVB offensichtlich eine neue Marketingstrategie, um da ein bisschen enger zusammenzurücken. Und ja, das Ergebnis liegt natürlich dem Wölferradio ganz exklusiv vor, was man sich da ausgedacht hat. Und hier sind folgende Vorschläge. Auf Platz 5, Ergebnis ist egal, Hauptsache asozial. Auf Platz 4, viele Tore mit Folklore. Auf Platz 3, Gelb und Schwarz finanziert von Harz. Auf Platz 2, was Poetisches, ohne Seel, dafür mit Kehl. Und auf Platz 1, der neuen angeblichen Marketingstrategie des BVB, nächstes Jahr Champions League gegen Schalke ohne Sieg. Beim FC Barcelona ist jetzt rausgekommen, was Lionel Messi verdient. Und das ist, ja, kann er sich einen Teller warme Suppe von leisten, würde ich sagen. 25.000 Euro pro Minute sollen das sein. Ist nicht so schlecht. 25.000 Euro oder wie man bei Uli Hoeneß sagen würde, Spielgeld. VfL intern. Und jetzt wollen wir uns mal ein paar erfreulichen Dingen widmen, die so beim VfL Wolfsburg passieren. Ja, das gibt's auch und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, nämlich das, was unsere Wölfinnen da gerade abliefern, die ja richtig gut unterwegs sind, jetzt im Halbfinale der Champions League fast schon ja den Grundstein gelegt haben, beziehungsweise mit einem Bein fast im Finale stehen. Und ja, begrüße ich ganz herzlich Lena Gößling. Hallo Lena. Hallo. Ja, Glückwunsch zum 3:1 in der Champions League beim FC Chelsea. Ja, war das jetzt mehr als die halbe Miete oder müsst ihr nochmal aufpassen am Sonntag, wenn ihr dann beim Rückspiel in der AOK Arena im AOK Stadion antretet? Ja, ich denke, dass wir uns eine gute Ausgangssituation geschafft haben und ich glaube, Chelsea wird halt nochmal mit aller Macht versuchen, uns den Traum, das Finale irgendwie noch zu vermiesen. Aber ich glaube, ein 3:1 ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Szene des Spiels war ja der Seitfallzieher von der Lara Dickenmann. Da haben alle so ein bisschen unglaublich geguckt, macht die das öfter im Training? Und du hast ja beim Jubeln ihr auch noch ein bisschen was geflüstert. Was hast du ihr denn gesagt? Ja, das behalte ich für mich. ich glaube, nee, sowas kann man gar nicht üben. Ich glaube, sie hat selber auch gesagt, dass es jetzt für sie das erste Mal so ein Tor war. Aber sie kann es gerne nochmal das zweite Mal machen. Ja, und jetzt seid ihr schon wieder Titelanwärter und da stellt sich dann die Frage, wie kriegt ihr das hin, diese Konstanz jedes Jahr wieder? Was macht euch da auch als Truppe aus? Ich glaube, wir haben einen guten Teamgeist in der Mannschaft, jeder ist für den anderen da auf dem Platz und ich glaube, man merkt das auch, dass wir halt einen guten Zusammenhalt haben außerhalb und auf dem Platz und ja, ich glaube, die ganze Mannschaft ist halt einfach titelhungrig und wir haben immer gute neue Spielerinnen dazu bekommen, punktuell verstärkt den Kader und ja, man merkt, dass wir halt einen sehr großen, breiten Kader haben und ja, ich glaube, wir sind gut aufgestellt so. Wie würdest du deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung auch in Wolfsburg beschreiben, die Veränderung auch in deinem Spiel, was du da gemacht hast? Du gehörst ja jetzt auch schon zu den ja altgedienten Spielerinnen beim VfL. Ja, ich glaube, wenn ich noch daran denke, als ich hierher gekommen bin, 2013, glaube ich, war das. Nee, 2011 war ich, bin ich hierher gekommen und 2013 haben wir das Triple geholt. Ja, ich glaube, wir haben uns als Mannschaft schon weiterentwickelt. Also ich glaube, früher haben wir mehr mit langen Bällen gespielt und jetzt spielen wir halt viel, viel mehr Fußball. Und ja, ich glaube, dass ich halt auch hier halt die besten Bedingungen habe, die ich früher halt nie hatte. Man kann sich total auf den Fußball konzentrieren und ja, ich glaube, ich habe mich halt hier auch schon weiterentwickelt, so ein bisschen als Persönlichkeit und ja, auch meinem Spiel habe ich ein bisschen verändert. Wie sehr ist dir denn vielleicht auch die Stadt, wie sehr ist dir Wolfsburg dann vielleicht in der Zeit auch ans Herz gewachsen? Ja, schon sehr. Also ich fühle mich hier wohl. Ich glaube, als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, boah, nee, hier bleibe ich auf jeden Fall nicht länger als meine ersten 3 Jahre. Und ja, jetzt kann ich es mir halt vorstellen, auch vielleicht nach dem Fußball hier zu bleiben und fühle mich hier wohl. Ich habe hier alles und ja, ich bekomme halt auch alles zurück von dem Verein. Du bist ja nicht nur mit dem VfL Wolfsburg erfolgreich, sondern auch 101-malige Nationalspielerin. Jetzt war das so in letzter Zeit mit Ex-Bundestrainerin Steffi Jones. Na, sagen wir mal so, da hattest du nicht den besten Draht. Jetzt ist Hotte Rubesch da. Was macht er denn anders mit ihm? Was ist denn anders mit ihm? Was macht er anders? Ich glaube, er kennt uns eigentlich noch gar nicht so richtig. Ich meine, er war jetzt 10 Tage mit uns unterwegs und ja, man kann es halt einfach nicht vergleichen. Ich glaube, er hat jahrelange Trainererfahrung schon, die halt Steffi dann halt noch gar nicht hatte so richtig. Und ja, man merkt halt schon, dass er ein sehr, sehr direkter Typ ist auf jeden Fall. Was hat er dir denn schon gesagt? Hattet ihr schon mal eine Diskussion? Diskussion gibt's nicht, nein. Diskussion habe ich nicht. Aber ich glaube, wenn ihm was nicht passt, dann sprichst du erst direkt an und es wird nicht lange drum herum geredet. Und ja, da können schon mal klare Worte fallen, aber man weiß es halt einfach einzuschätzen und jeder weiß, glaube ich, woran er ist. Schwierig ist ja im Moment die Situation um den VfL generell. Bei den Männern ja, läuft es alles andere als rund, kann man ja sagen. Wie sehr beschäftigt euch das, auch vielleicht in der Kabine? Wie sprecht ihr darüber bei euch? Ja, klar redet man schon mal darüber, wie das Spiel gelaufen ist bei den Männern, aber mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen, weil man eigentlich schon noch viel zu weit dafür weg ist, was da los ist. Aber ja, wir drücken denen auf jeden Fall die Daumen, dass sie jetzt gegen Hamburg die 3 Punkte holen. Ich glaube, die sind ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Letzte Frage. Wie lang möchtest du persönlich selbst noch spielen? Bei Frauen verschweigen wir mal einfach das Alter. Aber kann es sein, dass wenn ihr tatsächlich das Triple holt, dass dann bei dir Schluss ist? Nee, ich habe ja noch Vertrag bis 2019 und den erfülle ich auf jeden Fall und dann wird man sehen, was passiert. Also ich glaube, ich fühle mich immer noch gut. Ich habe schon, ich hatte ja eine lange Verletzung und ich glaube, ja, also wie gesagt, wenn ich irgendwann merke, dass ich keine Lust mehr habe und dass ich zum Training will oder zum Spiel gehe und ich weiß, dass ich vielleicht das Niveau nicht mehr habe, dann weiß ich auch, dass für mich dann Zeit ist, aufzuhören. Und wie gut das Niveau ist von Lena Gößling im Besonderen und der VfL Wolfsburg Frauenmannschaft im Allgemeinen. Da kann sich jeder VfL-Fan von überzeugen. Am kommenden Sonntag 17.30 Uhr das Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea. 17.30 Uhr im AOK-Stadion. Und da machen wir einen Einzug ins Finale nach Kiew perfekt. Und dann holen wir uns auch den Titel. Und ja, über den Weg dahin habe ich gesprochen mit Lena Gößling. Und ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Kombinationsspiel. Aber vor dem Champions-League-Spiel der Frauen am Sonntag kommt es ja noch zum ganz, ganz wichtigen Spiel am Samstag um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV. Und darüber möchte ich natürlich jetzt auch sprechen. Und zwar mit Daniel Jovanov. Er ist Hamburg-Experte und schreibt unter anderem für die Zeit. Und ja, den begrüße ich ganz herzlich hier. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Erste Frage natürlich, wie sehr glaubt Hamburg an das Wunder? Daniel, sag mal. Nach dem Sieg gegen den SC Freiburg ist der Glaube tatsächlich wieder zurück. Es sind ja in Anführungszeichen nur noch 5 Punkte und da kommt das Spiel gegen den VfL gerade zur rechten Zeit. Man hat es schon als das 6-Punkte-Spiel deklariert. Das ist wahrscheinlich das wichtigste und entscheidendste Spiel der Saison. Ja, auch in dieser Abstiegskampfphase, wo der HSV mit einem Sieg gegen den VfL, glaube ich, wieder sehr nah heranrücken kann und tatsächlich auch psychologisch ein Vorteil ist, so meine Einschätzung aus Hamburg. gab ja auch schon die ersten markigen Sprüche von Louis Holtby zum Beispiel. Ist das tatsächlich Selbstbewusstsein oder ist so dieses das übliche ja, mediale Geplänkel? Das ist eigentlich typisch für den HSV. Wenn man sich die vergangenen Jahre anguckt, dann hat der HSV immer besonders viel Kraft entfalten können, wenn ihm das Wasser bis zum Hals stand. Und das ist jetzt auch wieder so. Also es ist ja eine Phase, wo der HSV eigentlich längst abgeschrieben war, genauso wie der erste FC Köln. Der Abstand war sehr groß, die Wahrscheinlichkeit auf den Klassenhalt war minimal. Und aus dieser Ohnmacht, sich eigentlich gar nicht mehr retten zu können, zieht der HSV irgendwie wieder Kraft und schafft es, Spiele zu gewinnen. Und die Punkteausbeute vom neuen Cheftrainer Christian Titz ist ja deutlich besser als die seiner Vorgänger. Wenn es so weitergeht, dann wird es bis zum letzten Spieltag auch mal richtig eng. Auf den Trainer komme ich natürlich gleich auch nochmal zu sprechen, will aber einmal nochmal in die Richtung markige Sprüche hören. Da spielt auch keine Rolle, dass man ja gegen Freiburg eher, ich sag mal, glücklich unterwegs gewesen ist, glücklich gewonnen hat, auch vom Schiedsrichter entsprechend ja nicht benachteiligt worden ist, sagen wir es mal so rum. Trotzdem reißt man da den Hafen auf. Erklär mal, warum ist denn das so? Nein, also das haben wir schon auf dem Schirm, dass da natürlich auch Glück dabei war. Allerdings hat Freiburg seine Chancen eben nicht gemacht und im Fußball zählt ja das Ergebnis und nicht die Art und Weise, wie man spielt. Der HSV hat, ich kann mich noch sehr gut erinnern, in der vergangenen Saison sehr, sehr, sehr schlechte Spiele abgeliefert und trotzdem immer gewonnen. Also die vermeintlich besseren Teams haben es dann doch nicht geschafft, den HSV zu schlagen. So war das halt auch. Der FC Freiburg hatte die Chance, den HSV zu schlagen, hätte damit ganz wichtige Punkte einfahren können. Und am Ende hat dann eine Einzelleistung von Louis Holtby, muss man auch sagen, ausgerechnet der war aussortiert, der war schon längst abgeschrieben. Der hat jetzt, glaube ich, 3 Tore in den letzten 4 Spielen geschossen, ist maßgeblich auch für den Stimmungsumschwung irgendwie beteiligt an diesem Stimmungsumschwung. Und daraus zieht der HSV jetzt ziemlich viel Kraft aus den letzten Wochen. Du hast die Rolle von Christian Titz schon angesprochen. Was hat er denn anders oder auch vielleicht besser gemacht als zum Beispiel Bernd Hollerbach vorher? Naja, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie sehr der Verein auch hinter einem Trainer steht. Und Bernd Hollerbach wurde von Anfang an ziemlich alleine gelassen. Da gibt es halt unterschiedlichste Geschichten, dass die überhaupt nicht mit dem gesprochen haben, Herbert Bruchhagen und Jens Zott und so weiter. Die waren schon ohnmächtig geworden eigentlich. Die haben schon gesehen, dass ihre Zeit endet und konnten den Trainer halt auch nicht stärken. Spieltaktisch hat sich das insofern verändert, als dass Bernd Hollerbach ganz stark auf die Defensive gesetzt hat. Sind sehr wenige Tore gefallen, vorne als auch hinten, aber man hat die Spiele halt nicht gewonnen und das reicht dann halt nicht. Insofern war die Trennung dann ja unausweichlich, weil der Rückhalt des gesamten Vereins einfach nicht da war. Das ist jetzt einfach anders. Christian Titz hat die Unterstützung des gesamten Clubs. Da hat sich jetzt auch einfach eine Allianz gebildet mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor oder dem Nachwuchschef Bernhard Peters, mit dem kommissarischen Vorstandsvorsitzenden Frank Wettstein. Sie alle kämpfen darum, in Zukunft weiterhin beim HSV bleiben zu dürfen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat der HSV ja einen neuen Vereinspräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden, Bernd Hoffmann, ein alter Bekannter, der ja angekündigt hat, jeden Stein umdrehen zu wollen. Und jetzt hat sich halt diese Allianz gebildet, die sich ganz stark dagegen wehrt und da passt im Moment einfach kein Blatt Papier zwischen den Verantwortlichen. Das erklärt halt auch einfach den neuen Zusammenhalt beim HSV. Wenn man dann mal auf den Platz schaut, wer sind da aus deiner Sicht die entscheidenden auch Figuren, auf die wir in Wolfsburg ja am Samstag auch besonders achten müssten? Ja, das ist tatsächlich, ich würde ganz hinten anfangen, tatsächlich der Torhüter, der erst einmal ziemlich viele Bälle auch hält, also wirklich sehr schwierige Bälle auch hält. Ich habe das Gefühl, er wird mit jedem Spiel sicherer. Am Anfang wurde er noch so ein bisschen als Julian Patzersbeck. Man hat sich ein bisschen lustig über ihn gemacht, weil sein Start beim HSV ziemlich schlecht war. Der hat da unglückliche Tore kassiert in Testspielen und man hat einfach gedacht, was ist denn das jetzt für ein Transfer eigentlich? Inzwischen muss ich sagen, hat er sich extrem gesteigert, hält wirklich überragend, hat den HSV ja auch vor der Niederlage bewahrt schon wieder. Und interpretiert ja auch die Rolle des Torhüters auch ganz anders. Das heißt, der HSV ist insgesamt, rückt viel weiter auf nach vorne. Das beginnt halt, wie gesagt, mit dem Torhüter, der das Spiel aufzieht. Ich hatte da eine Statistik gelesen. Ich glaube, dass Julian Pollersbeck sogar mehr Ballaktionen hatte als Louis Holtby. Und Louis Holtby ist ja nun mal als offensiver Mittelfeldspieler, würde man jetzt sagen, häufiger am Ball. War aber nicht so, sondern der Torhüter hat halt ziemlich häufig den Ball, weil von dort alles beginnt. Und weil du jetzt gefragt hast, auf wen man aufpassen muss, auch eben auf Louis Holtby, weil der, warum auch immer, jetzt eine einen absoluten Formanstieg erfahren hat in den letzten Wochen. Das liegt natürlich auch am Trainer, die kennen sich aus der Vergangenheit. Christian Fitz war mal sein Personal Coach und hat ihn da offensichtlich auch besonders gestärkt zugeredet. Und der macht halt verrückte Dinge im Moment und schießt dann halt auch so Tore, die er in den letzten vergangenen 4 Jahren eben nicht geschossen hat. Welchen Eindruck hat man in Hamburg vom VfL im Moment? Ich glaube, dass der VfL ziemlich angenockt ist. Ich habe also aus der entfernten Perspektive würde ich sagen, dass da vieles auch vereinspolitisch nicht stimmt. Auf der Führungsebene ist da kein großer Zusammenhalt. Die Mannschaft hat ja eigentlich extrem viel Potenzial. Also von den Einzelspielern würde ja jeder unterschreiben und sagen, diese Mannschaft hat ja viel mehr Qualität und müsste weiter oben stehen. Aber das scheint einfach der Zusammenhalt nicht zu stimmen. Auch Bruno Labbadia, hatte ich jetzt kürzlich gelesen, wird ja schon von den Fans so ein bisschen verhöhnt. Die machen sich so ein bisschen lustig darüber. Hat ja auch nicht viele Spiele gewonnen. Ist ja eher so der Trainer, der die Unentschieden rausholt. Und das ist halt eigentlich auch zu wenig, um da möglichst schnell wieder rauszukommen. Also ich würde sagen, der VfL ist im Moment angenockt und die HSV haben schon recht. Sie sind psychologisch gerade im Vorteil. Welche Erwartungen hast du denn dann an das Spiel am Samstag? Naja, der HSV hat die meisten Punkte zu Hause geholt. Das heißt, auswärts darf man nicht zu viel von ihm erwarten. Aber wir sprechen jetzt gerade auch über die Endphase der Saison. Und in dieser Phase der Saison passieren halt die außergewöhnlichsten Dinge. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der HSV mal ein Auswärtsspiel gewinnt. Weil der VfL natürlich, wie ich finde, auch deutlich unter Druck steht, da jetzt nicht nochmal ganz tief reinzurutschen. Und der HSV einfach die allerletzte Chance, die er jetzt noch hat, einfach ergreifen möchte. Und ich spüre einfach auch bei dem Verein, dass da sehr viel positive Energie im Moment ausgestrahlt wird. Die Fans stehen wieder total hinter dem HSV. Das war ja auch vor ein paar Wochen anders. Da wollten sie auf den Platz stürmen, haben die Spieler bepöbelt und wollten in die Kabine rein. Jetzt ist es anders. Der Zusammenhalt ist wieder da. Beim VfL ist es nicht so. Das heißt, es wird ein psychologisch sehr, sehr schwieriges Spiel, vor allem natürlich für die Heimmannschaft, die sich jetzt beweisen muss und den wichtigen Schritt da raus machen muss aus dem Tabellenkeller. Weil wenn man das Spiel verliert, dann kann es auch für Bruno Labbadia ziemlich eng werden. Also ich weiß nicht, ob der VfL nochmal überlegt, den Trainer wechseln zu müssen, aber allzu viel Kredit hat er, glaube ich, nicht mehr. Letzte Frage, wie geht's denn dann aus am Samstag und ja, wie ist denn der Saisonausgang in deiner Prognose dann auch? Also auch wenn alle sehr euphorisch sind im Moment in Hamburg, glaube ich einfach, dass es den HSV dieses Jahr trifft. Es kann sein, dass es noch sehr, sehr eng wird, also dass es wirklich dann 1-2 Punkte Unterschied sind bis zum Relegationsplatz, weil der HSV nochmal ein Spiel gewinnt oder halt 2. Ich meine, Frankfurt, die spielen noch gegen Frankfurt und gegen Gladbach, das sind ja auch Mannschaften, die jetzt nicht vor Selbstvertrauen strotzen, wo auch ein bisschen was durcheinander gewürfelt wurde bei den Frankfurtern mit Nico Kovac, bei Gladbach überhaupt. Die ganze Saison lief einfach nicht so, wie sie laufen wollte. Insofern ist in allen Spielen was drin. Ich glaube aber nicht, dass der HSV es schafft. Ich glaube, dieses Jahr sind sie tatsächlich fällig. Und zu dem Spiel, ich kann mir vorstellen, dass der HSV, dass es ein Spiel wird, was sehr lange offen gestaltet wird von beiden Mannschaften. Aber es wird, glaube ich, unentschieden ausgehen. Und die Saison? Die Saison, ich glaube, dass der SC Freiburg am Ende auf dem 16. Platz abschließen wird und in die Relegation muss, weil sie nicht nur einfach viel Pech haben, sondern da überhaupt so eine geknickte Stimmung herrscht, also die wirklich die negativste Stimmung, aber eine Stimmung von absoluter Enttäuschung, wo halt auch in vielen Ebenen auch die Qualität fehlt, glaube ich, sich da jetzt nochmal dagegen zu stemmen. Deswegen glaube ich, dass Freiburg in die Relegation geht. Der HSV 17. wird und Köln als Tabellenletzter absteigt und der VfL wird es dann doch nochmal schaffen. Aber dann müssen sie, glaube ich, auch mal zusehen, dass sie das alles wieder in die richtigen Bahnen lenken, weil bei dem finanziellen Aufwand, den der VfL betreibt, also ich sage es immer wieder, es gibt nur einen Verein, bei dem das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag noch schlechter ist als beim HSV und das ist tatsächlich der VfL Wolfsburg. Ich glaube, mit den Kaderkosten darf man nicht 15. werden, sondern muss eigentlich oben mitspielen. Zumindest irgendwie um die Europa League. Ja, da stimme ich zu, dass natürlich da ein bisschen mehr bei rumkommen muss bei uns. Dieses Jahr nehme ich aber gern den Klassenerhalt mit. Und dafür ist das Spiel am Samstag ungeheuer wichtig gegen den HSV. Und darüber habe ich gesprochen mit Daniel Jovanov. Er ist Hamburg-Experte, wie wir gehört haben, und schreibt unter anderem für die Zeit. Ja, und ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Heute wird es literarisch, soll ja keiner sagen, wir hätten hier kein Niveau beim Wölferadio. Und deswegen die Frage, was ist die kürzeste Gruselgeschichte der Welt? Klar, Eintracht Braunschweig. Faninfos. Ja, und für das Spiel am Samstag gegen den HSV, ja, da scheint es heftig zu werden. Jedenfalls gibt es ganz, ganz wichtige Hinweise auch von Seiten der Polizei und der Stadt. Da zusammen mit dem VfL wird da entsprechend darauf hingewiesen. Also erstmal was Positives, das Ding ist restlos ausverkauft. Frühzeitige Anreise wird empfohlen. Gibt es noch Ticketrückläufe, dann geht das in die Ticketbörse, ist ja soweit auch bekannt. Und dann allerdings auch exklusiv für VfL-Dauerkarteninhaber und Wölfe-Club-Mitglieder. So. Dann sind aber auch ein paar andere Sachen am Spieltag, ganz wichtig. Es wird keinen Alkohol geben rund ums Stadion. Entsprechend ja, muss man da ein bisschen auch aufpassen. Die Polizei wird da entsprechend auch kontrollieren. Und ja, aufgrund der erwarteten hohen Anzahl von bahnreisenden Fans des Hamburger SV kann es zwischen 12 und 14.30 Uhr zu Einschränkungen im Straßenverkehr im Umfeld des Wolfsburger Hauptbahnhofs sowie auf dem Weg zur Volkswagen Arena, also sprich Berliner Brücke, kommen. Und ja, die Polizei wird die HSV-Fans dann nach zur Volkswagen Arena begleiten. Und ein Aufenthalt in der Innenstadt darf es nicht geben für die Hamburger. Auch der traditionelle Fanmarsch der Wolfsburger Fanszene wird durch die Polizei geführt werden. Also da muss man ein bisschen drauf achten, was dann letztendlich auch passiert. Ja, Bekleidung, Fanutensilien und so weiter, die vom HSV-Fans getragen werden. Und selbst wenn die eine Eintrittskarte haben, dann kommen die trotzdem nicht in die VfL-Fanbereiche im Stadion. Und das gilt auch, wenn du als Fan mit anderen Trikots da auflaufen möchtest, Trikots von anderen Vereinen. Ja, also insofern, da ist viel gebacken in Anführungsstrichen. Und auch eine Halle 09, eine Nachspielzeit, was wir ja gewohnt waren, immer mit einem entsprechenden Disco-Angebot da, das wird es auch nicht geben. Also klingt so ein bisschen nach Hochsicherheitsspiel, also passt auf euch auf und lasst uns ein geiles Fußballfest haben, letztendlich dann noch mit einem Sieg gegen Hamburg. Ja, das war erstmal diese Geschichte. Ja, und Dauerkarteninhaber, da gab es ja auch in der letzten Zeit immer wieder mal so ein bisschen Diskussionen. Da kann man ja ab sofort das Umsetzungstool nutzen. Seit gestern haben Dauerkarteninhaber beim VfL die Möglichkeit, das Umsetzungstool ja zu starten. Und dann bis einschließlich 15. Juni um 17 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, einen Platzwechsel vorzunehmen. Zusatzplätze erworben oder auch Dauerkartenübertragungen können auch da gemacht werden. Also alles da zu dem Thema, das findet ihr dann auch letztendlich da in diesem Umsetzungstool. Und dann noch den Hinweis auf ja, die vorbestellten Jacken. Da hatten ja die Weekend Brothers Ultras die Möglichkeit gegeben, da Jacken vorzubestellen. Und die Ausgabe erfolgt unter anderem auch heute nochmal 16 bis 20 Uhr im Fanprojekt oder dann beim Spiel gegen den HSV direkt am Container. Ja, und zum Schluss natürlich noch ein Hinweis in eigener Sache. Am Samstag beim Spiel gegen den HSV ist auch Wölferadio Arena live wieder am Start. Wir werden das Ding kommentieren. Ich hoffe, ich werde von meinen Emotionen nicht überwältigt letztendlich. Haben wir ja gar gehört. Am Anfang auch. Der André, der wird auf mich aufpassen hoffentlich. Und dass ich da keinen Mist mache. Ansonsten, wie gesagt, jeder, der Bock hat, schaltet ein. Der nicht ins Stadion kann oder der keine Karte mehr bekommen hat, wird ja wohl voll werden. Ich bin immer gespannt, wie wir dann auch letztendlich reagieren, wenn ja viele Hamburger auch da sein. Dann heißt es Vollgas geben und Vollgas geben wir natürlich auch dann bei Wölferadio Arena live. vfl-wolfsburg.de/wölferadio oder über die VfL-App. Da könnt ihr gerne zuhören. Das war auch ja ganz erfolgreich die ersten beiden Male, jedenfalls was so die Resonanz angeht. Vom Ergebnis her nicht so sehr. Und jetzt wollen wir hoffen, dass dann nach einer Niederlage und nach einem Unentschieden jetzt der unvermeidliche Sieg folgt gegen den Hamburger SV. Ich glaube, da würden eine Menge Steine purzeln von unseren Herzen, ganz ehrlich. Und deswegen seid mit dabei, seid im Stadion, kommt hin, wenn es geht und unterstützt den VfL. Und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich dann auch im Livestream. Ja, das war's dann mit dem Wölferadio für diese Woche. Wer mir was zu sagen hat, kann es gerne immer tun. Hotline 0157 890 70123, Wölferadio Hotline. Dann gerne auch ja, mir eine Sprachnachricht schicken, in der Show landen, mit Kritik und Anregungen nicht zurückhalten, bitte. Und ansonsten bei wolfsblog.de, da werden wir auch dann am Samstag wieder mit drauf eingehen, Reaktionen aus den sozialen Netzwerken und ja, dann auch oder auch bei Facebook. Gerne rein damit, schreibt mir. Und dann bedanke ich mich bei Norman für die technische und bei Wolfsblog.